Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Der Jäger von Konrad Hansen. Regie Otto Düben. Setzen Sie sich, Herr Schrimp. Whisky? Gläschen Madeira? Aber Sie rauchen noch, nicht wahr? Ja. Natürlich. Sonst wären Sie ja nicht aus dem Haus gegangen, um Zigaretten zu holen. Übrigens, da stutze ich schon. Das kennt man doch. Jemand will mal eben Zigaretten holen und verschwindet spurlos. Solche Geschichten flattern mir tagtäglich auf den Tisch. Geht's nicht ein bisschen origineller, Herr Schripp? In einem Punkt fällt Ihre Geschichte allerdings aus dem Rahmen. Sie kehren zurück, wenn auch erst nach anderthalb Jahren. Ich weiß, das möchten Sie so nicht im Raum stehen lassen. Aber die anderthalb Jahre sind eine Tatsache. Ihre 10 Minuten dagegen. Soll ich Ihnen sagen, was mir durch den Kopf ging, als ich den Artikel über Sie las? Ja. Entweder ist er ein Fall für den Psychiater, oder der Mann hat Gründe, so hartnäckig an seiner Version festzuhalten. Letzteres riecht nach einer Story. Und mein Job ist es nun mal, Stories aufzuspüren, Herr Schrimp. Frau Heidorn ist der Chef. So, reinkommen. Ich habe einen Vertrag entworfen, wenn Sie den mal überfliegen wollen. Paragraph 4 dürfte für Sie besonders interessant sein. Die Hälfte bekommen Sie sofort. Von mir aus bar auf die Hand. Das heißt, sobald Sie unterschrieben haben. Darf ich vorstellen, Herr Schrimp, meine Mitarbeiterin Frau Heidorn. Guten Tag, Herr Schrimp. Frau Heidorn recherchiert für mich. Ich habe Sie gebeten, sich dieser Sache anzunehmen. Weiß Herr Schrimp, auf was er sich einlässt? Er liest sich gerade den Vertrag durch. Über Einzelheiten müssen wir noch reden. Beispielsweise, wie wir verhindern können, dass uns jemand die Story wegschnappt. Ja, falls es eine ist. Das hab ich im Urin, Teuerste. Deshalb lege ich großen Wert darauf, dass Herr Schrimp von den Zudringlichkeiten gewisser Kollegen verschont bleibt. Am liebsten wäre mir, wenn Sie ihn unter Ihre Fittiche nehmen. Wie darf ich das verstehen, Herr Sperber? Auf gut Deutsch heißt das Rundumbetreuung, Frau Heidorn. Ich habe hier die Kopien zweier amtlicher Schriftstücke. Einmal die Vermisstenanzeige Ihrer Frau vom 5. April 1993 und dann Ihre eigene Aussage auf dem Polizeirevier Heiderstraße vom 10. Oktober 1994. Danach haben Sie am 4. April gegen 19.20 Uhr Ihre Wohnung verlassen, haben in dem Lokal zur alten Wache eine Schachtel Zigaretten gekauft und sind unverzüglich nach Hause zurückgekehrt. Als Sie Ihre Wohnungstür aufschließen wollten, stellten Sie fest, dass Ihr Schlüssel nicht passte. Daraufhin klingelten Sie, aber anstelle Ihrer Frau öffnete Ihnen ein Herr namens Wagner. Dieser erklärte Ihnen, dass Ihre Frau vor 2 Monaten ausgezogen sei und er die Wohnung von ihr übernommen habe. Möchten Sie an dieser Aussage etwas korrigieren, Herr Schrimp? Nein. Was er gesagt hat? Er sagte, eine Schachtel Zigaretten, Willi. Ich gab ihm eine. Der Automat war mal wieder kaputt, das Mistding. Das war's. Nee, warten Sie. Ich fragte, wie ist mit dem Bier? Ich hab gerade eins in Arbeit. Aber er... Nee, danke, heute nicht. In 5 Minuten fängt die Sportschau an. Aber sagen Sie mal, wo hat er eigentlich die ganze Zeit gesteckt? Als Sie aus dem Lokal kamen, sind Sie den gleichen Weg zurückgegangen? Ja. Sie haben keinen Umweg gemacht? Ich hatte es eilig. Ich wollte den Anfang der Sportschau nicht verpassen. Sind Sie jemandem begegnet? Denken Sie nach, Herr Schrimp. Da waren ein paar Leute auf der Straße, aber keiner, den ich kannte. Erinnern Sie sich sonst an etwas? An irgendetwas, das auf dem Weg von der Kneipe in Ihre Wohnung passierte? Nein. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Da war nichts. Was ist mit dem Buch? Ja, das Buch. Jemand muss es Ihnen gegeben haben. Und zwar, nachdem Sie das Lokal verlassen hatten. Der Wirt ist sicher, dass Sie es nicht bei sich hatten, als Sie in die Kneipe kamen. Ich wüsste nicht, wer es mir gegeben haben sollte. Vielleicht haben Sie es gefunden. Oder gekauft. Wo? Ja, das frage ich Sie. Die Buchläden sind um diese Zeit geschlossen. Das Buch könnte aus einem Antiquariat stammen. Es ist ein ziemlich wertvolles Buch, habe ich mir sagen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der mit wertvollen Büchern handelt, auch außerhalb der Geschäftszeit für seine Kunden zu erreichen ist. Soviel ich weiß, gibt es in der Straße kein Antiquariat. Deshalb frage ich ja, ob Sie einen Umweg gemacht haben. Nein, dann hätte ich es bis zur Sportschau nicht mehr geschafft. Sie haben es ja auch nicht geschafft. Herr Schrimp. Sprechen Sie Englisch? Was man in der Schule so lernt. Warum? On the origin of species by means of natural selection or preservation of favored races in the struggle for life. Können Sie das übersetzen? Dafür reicht mein Englisch nicht. Deshalb werde ich mir das Buch auch nicht gekauft. Immerhin ist es von beträchtlichem Wert, eine Erstausgabe aus dem Jahr 1859. Wenn das Buch so wertvoll ist, woher soll ich das Geld haben? Tja, wieder eine Frage, die nur Sie selbst beantworten können. Es wäre ja auch denkbar, dass Sie es... Entschuldigen Sie, dass Sie es gestohlen haben. Ich habe es nicht gestohlen. Das wissen Sie genau. Ich würde nie auf den Gedanken kommen, ein Buch zu stehlen. Ich habe festzustellen versucht, woher das Buch stammt. Kein Antiquar in der Stadt hat während der letzten Jahre eine Erstausgabe von Darwins Hauptwerk verkauft. Sie können es wieder mitnehmen. Was soll ich damit? Ihrer eigenen Darstellung zufolge sind Ihnen anderthalb Jahre Ihres Lebens abhanden gekommen, Herr Schrimp. Vielleicht kann Ihnen das Buch helfen, Sie wiederzufinden. Darf ich Sie jetzt etwas fragen, Frau Heidorn? Ja, bitte. Was glauben Sie, warum ich mich an diese anderthalb Jahre nicht erinnern kann? Ich habe es mir abgewöhnt, etwas zu glauben, Herr Schrimp. Wer von einer Annahme ausgeht, der läuft Gefahr, nur seine eigene Annahme zu beweisen. Ich sammle Tatsachen, weiter nichts. Weshalb bezahlt Herr Sperber mich dafür, dass ich mich von Ihnen ausfragen lasse? Er wittert eine Story. Und die Höhe des Vorschusses lässt darauf schließen, dass er eine lukrative Story wittert. Ich weiß nichts über diese anderthalb Jahre. Nicht das Geringste. Bis vor drei Tagen habe ich nicht mal gewusst, dass ich anderthalb Jahre von der Bildfläche verschwunden war. Wie will er daraus eine Story machen? Die Story ergibt sich üblicherweise aus den Fakten, Herr Schrimp. Meine Aufgabe ist es, sie zu beschaffen. Gleichgültig, ob Sie mir behilflich sind oder nicht. Wenn ich allerdings Fehlanzeige melden müsste... Ja? Haben Sie den Vertrag genau durchgelesen? Nein, dazu habe ich noch keine Zeit gehabt. Es gibt da eine Klausel, die Sie verpflichtet, die Story auch dann zu autorisieren, wenn die angeführten Fakten, sagen wir, der Fantasie Ihres Vertragspartners entsprungen sind. Mit anderen Worten, Sperber bekommt seine Story. So oder so. Na, wenn schon. Meinetwegen kann er sich die Story aus den Fingern saugen. Ja, Sie kennen die Stories von Sperber nicht, Herr Schrimp. Würden Sie sich, nur mal als Frage, wären Sie bereit, sich einer psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen? Nein. Warum nicht? Weil ich nicht will. Das ist keine Antwort, Herr Schrimp. Oder bestenfalls eine recht kindische. Weshalb sperren Sie sich dagegen? Ich weiß nicht. Haben Sie Angst, dass dabei etwas herauskommen könnte, das... Ja. Nein. Ich weiß nicht. Ich habe mal seine Personalakte durchgesehen. Wenn ich ihm aufgrund der Akte ein Zeugnis ausstellen müsste und dabei außer Acht lasse, dass er seit dem 5. April 1993 nicht mehr zur Arbeit erschienen ist, würde ich ihn als einen gewissenhaften, zuverlässigen, bei seinen Vorgesetzten und Kollegen beliebten Mitarbeiter beschreiben. Ein brauchbarer Mann alles in allem. In den Jahren, als er in der Nachkalkulation arbeitete, scheint er allerdings nicht ganz ausgelastet gewesen zu sein. In einer Aktennotiz seines damaligen Abteilungsleiters heißt es, er habe Herrn Schrimp dabei ertappt, wie dieser während der Arbeitszeit ein Buch las. Und zwar, auch das hat der Abteilungsleiter vermerkt, ein Buch mit dem Titel Das Einhorn in Sage und Dichtung. Ich erwähne das eigentlich nur, weil dies der einzige Farbtupfer in seiner Akte ist. Wir hatten gerade Abendbrot gegessen. Im Fernsehen liefen Filme über Urwaldtiere. Sowas sah er sich gern an, wenn es nichts über Sport gab. Ich hatte Martina auf dem Schoß. Sie wollte nicht essen und war quengelig, weil sie ihre ersten Zähne bekam. Plötzlich guckte er auf die Uhr und sagte, ich hol mal eben Zigaretten, und dann ging er. Zog er einen Mantel an? Nein. Was hatte er an? Können Sie sich daran noch erinnern, Frau Schrimp? Was er immer anhatte, wenn er zu Hause war, sein Jogginganzug und Sandalen. Ging er in denen auf die Straße? Da kam darauf an, wo er hin wollte. Und wie war es an diesem Abend? Trug er die Sandalen, als er Zigaretten holen ging? Glaub schon. Denken Sie bitte nach, Frau Schrimp. Ja, er muss die Sandalen angehabt haben, weil als ich nachher telefonieren wollte, standen seine Schuhe im Flur. Ist an diesem Abend etwas vorgefallen? Oder anders gefragt, gab es vielleicht noch einen anderen Grund? Was sollte das für ein Grund gewesen sein? Ja, sagen wir, eine Meinungsverschiedenheit, eine Auseinandersetzung. Wir haben überhaupt nicht geredet. Wieso nicht? Weil er vor der Glotze saß. Wenn er vor der Glotze saß, war er nicht ansprechbar. Wie würden Sie Ihre Ehe charakterisieren? Ich möchte nicht über meine Ehe reden. War sie, was man gemeinhin glücklich nennt? Gab es zwischen Ihnen öfter mal Streit? Man konnte sich nicht mit ihm streiten. Er ließ mich auflaufen. Was heißt das? Er stellte sich taub. Er ließ mich schreien, bis ich's aufgab. Was machte Sie denn wütend? Alles. Seine Sturheit, seine Sportsendungen, seine Bücher, sein Hobby, einfach alles. Können Sie sich erinnern, was er so las? Hat mich nicht interessiert. Als er weg war, habe ich die Bücher an Trödler verkauft. Haben Sie seine Adresse? Er hat einen Stand auf dem Flohmarkt. Womit beschäftigte sich Ihr Mann sonst noch? In seiner Freizeit, meine ich. Fragen Sie ihn doch selbst. Er ist ja jetzt wieder da. Sie sagten eben was von einem Hobby. Schießen. Zweimal die Woche ging er zum Schießstand. Pappkameraden abknallen, nannte er das. Ich habe nie verstanden, warum er dafür so viel Geld ausgab. Mehr Haushaltsgeld war nicht drin, aber für ein neues Zielfernrohr kam es auf ein paar Hunderter nicht an. War er ein guter Schütze? Nehm ich an. Jedenfalls hatte er einen Schrank voller Pokale. Also ich habe keine Lust mehr. Machen wir Schluss, ja? Können Sie sich vorstellen, dass Sie genauso über Ihren Mann und Ihre Ehe geredet hätten, wenn er bei Ihnen geblieben wäre? Haben Sie ihn geliebt, Frau Schrimp? Muss ich wohl. Sonst könnte ich ihn jetzt nicht so hassen. Nein, nein, Sie brauchen sich nicht umzudrehen, Herr Schrimp. Ich kann Sie auch so gut verstehen. Machen Sie alles genauso wie damals. Wo waren die Frauen, die Sie gesehen haben? Drüben vor dem Schuhgeschäft, glaube ich. Und können Sie die Frauen näher beschreiben? Ich bin nicht mal sicher, ob es zwei Frauen waren. Vielleicht war es auch ein Mann und eine Frau. Aha. Und was noch? Ich sah, dass die Uhr an der Bushaltestelle kurz vor halb war. Ich dachte, du musst dich... Was ist? Weshalb gehen Sie nicht weiter? Herr Schrimp, ist Ihnen etwas eingefallen? Nein, nichts. Warten Sie, warum sind Sie stehen geblieben? Keine Ahnung. Kommen Sie, stellen Sie sich noch mal hierher. Und jetzt denken Sie bitte nach. Was hat Sie veranlasst, an dieser Stelle stehen zu bleiben? Du lieber Gott, man bleibt doch manchmal stehen. Aber nicht ohne Grund. Was ist hier damals passiert, Herr Schrimp? Ist Ihnen jemand entgegengekommen? Sprach er Sie an? Versuchte er, Sie aufzuhalten? Mich hat niemand aufgehalten. Ich bin schnurstracks. Ja? Doch, da war was. Irgendwas hinderte mich, weiterzugehen. Ich kann aber nicht sagen, ob es ein Mensch war. Wenn es kein Mensch war, was könnte es sonst gewesen sein? Ich weiß es nicht, Frau Heidorn. Ein Hindernis, eine Absperrung zum Beispiel. Irgendetwas, das mir im Weg war. Und das Sie zwang, die Richtung zu ändern. Einen Umweg zu machen. Was tun Sie da? Ich markiere die Stelle, damit wir sie wiederfinden. So. Wenn mich nicht alles täuscht, kreuzt sich an diesem Punkt Ihre Geschichte mit einer anderen. Gehen wir was essen? Ich lade Sie ein. Eigentlich wollte ich heute was für uns kochen. Sie? Ja, wenn Sie keine allzu großen Ansprüche stellen. Sie können kochen, Herr Schrimp. Wo haben Sie das gelernt? Ich habe es mir selbst beigebracht, mit Hilfe von Kochbüchern. Wann? Vor dem 4. April 1993? Oder danach? Mögen Sie Chili con Carne, Frau Heidorn. Schön, schön, schön. Ich zügle meine Ungeduld, Teuerste. Immerhin lässt sich mit einiger Sicherheit behaupten, dass er den Entschluss zu verschwinden auf dem Rückweg von der Kneipe gefasst hat. Ob es sein eigener Entschluss war, wissen wir nicht, Herr Sperber. Ja, was käme dann sonst in Betracht? Kidnapping? Zum Beispiel. Aus welchem Grund? Wer könnte ein Interesse daran haben, einen armen Schlucker wie Schrimp zu entführen? Bei dem ist doch nichts zu holen, oder? Wohl kaum. Aber vielleicht geht es gar nicht um Geld. Sondern? Was weiß ich? Mir kam nur gerade der Gedanke. Jedenfalls hätten die Kidnapper in den anderthalb Jahren doch mal laut geben müssen. Auch daraus könnte man schließen, dass es sich nicht um eine Entführung der üblichen Art handelt. Und was, bitteschön, möchten Sie unter einer Entführung der unüblichen Art verstanden wissen? Dass sie nicht dem Zweck diente, Schrimp oder sonst jemanden zu erpressen. Ich muss mal ganz dumm fragen, Frau Heidorn. Oh, bitte. Sie wollen einen alten Hasen mich doch nicht ins Metaphysische locken? Ich schwöre Ihnen, ein Wort von UFOs und Außerirdischen und Sie fliegen. Daran würde ich in Ihrer Gegenwart nicht einmal zu denken wagen, Chef. Na gut. Kehren wir auf den Boden der Tatsachen zurück. Mich interessiert an der Geschichte zweierlei. Erstens, wo hat er sich in den anderthalb Jahren aufgehalten? Zweitens, warum verweigert er jede Auskunft darüber? Und um Punkt 2 wiederum in 2 Fragen aufzuteilen. Will er sich nicht erinnern oder kann er sich nicht erinnern? Wenn er sich nicht erinnern kann, haben wir es mit einem Fall von Amnesie zu tun. Sowas landet bei mir unweigerlich im Papierkorb. Kein Thema für Sperber. Eine Amnesie könnte auch künstlich herbeigeführt worden sein. Okay, das wäre ein Grund, am Ball zu bleiben. Dann stellen sich folgende Fragen. A. Von wem? B. Weshalb? Ich neige eher zu der Annahme, dass er sich nicht erinnern will. Mit anderen Worten, er verschweigt etwas, das ihm, wenn es herauskäme, in irgendeiner Weise schaden könnte. Oder dass er nicht wahrhaben will. Ich sehe da keinen gravierenden Unterschied. Etwas bewusst verschweigen ist nicht dasselbe wie etwas nicht wahrhaben wollen, Herr Sperber. Ist mir zu nebulös. Der Fall ist nebulös, Chef. Herr Schrimp taucht nach anderthalb Jahren gewissermaßen aus dem Nichts wieder auf. Er trägt die gleiche Freizeitkleidung, in der er fortging. Er hat eine Schachtel Zigaretten bei sich und ein Buch. Die Zigarettenmarke ist seit einem Jahr nicht mehr auf dem Markt und von dem Buch weiß er nicht, wie es in seinen Besitz gelangt ist. Außerdem kann er kochen, und zwar recht gut. Gestern Abend hat er ein ausgezeichnetes Chili con Carne zubereitet. Dabei behauptet seine Frau, ich habe sie deswegen extra noch einmal befragt, dass er vorher nicht imstande gewesen sei, ein Spiegelei zu braten. Demnach muss er das Kochen in den anderthalb Jahren gelernt haben. Ja, sieht so aus. Aber wie erklären Sie es sich, dass die Zigarettenschachtel nicht angebrochen war und sein Jogginganzug aussieht wie neu? Oder jedenfalls nicht so, als ob er ihn anderthalb Jahre getragen hätte. Sie können ihn sich anschauen. Er hängt in meinem Kleiderschrank. In Ihrem Kleiderschrank, Bettina? Ich habe Herrn Schrimp weisungsgemäß unter meine Fittiche genommen, Chef. Aha. Er wohnt jetzt bei Ihnen. Oh, überrascht Sie das? Ich habe offen gesagt nicht damit gerechnet, dass Sie es so wörtlich nehmen würden. Also, wir müssen systematisch vorgehen, Frau Heidorn. Sonst verlieren wir uns in Spekulationen. Zunächst muss geklärt werden, wo er sich aufgehalten hat. Er muss irgendwo körperlich präsent gewesen sein. Das heißt, er hat Spuren hinterlassen. Ist mit anderen Menschen zusammengekommen. Kann er nicht auch allein gewesen sein? Kein Mensch lebt anderthalb Jahre allein. Jemand muss ihm zum Beispiel das Kochen beigebracht haben. Er hat es aus Büchern gelernt. Und von wem hat er die Kochbücher? Von wem hat er den alten Wälzer? Wer hat ihn mit Kleidung versorgt, wenn er sein eigenes Zeug, wie Sie behaupten, nicht getragen hat? Ich passe, Chef. Wir müssen also Leute ausfindig machen, die mit ihm zu tun hatten. Zu diesem Zweck werde ich eine kurze Meldung in die Medien bringen. So Hausnummer Mann ohne Gedächtnis, wer kann über ihn Auskunft geben? Sobald wir entsprechende Hinweise bekommen, gehen Sie ihnen nach. Könnte das nicht die Konkurrenz auf den Plan rufen? Das Risiko muss ich eingehen. Schlimmstenfalls müssen wir Schrimp vorübergehend aus dem Verkehr ziehen. Aus dem Verkehr ziehen? Sie wissen doch, Klappe zu, Affe tot. Merkwürdig. Dasselbe habe ich heute Morgen gedacht, als ich mit Schrimp beim Frühstück saß. Jemand hat ihn aus dem Verkehr gezogen. Jemand hat ihn aus einem bestimmten Grund für anderthalb Jahre aus dem Verkehr gezogen. Und, was weiter? Ach, nichts weiter. Es fiel mir nur wieder ein, als Sie eben dieselbe Formulierung gebrauchten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie an diesem Fall besonderen Anteil nehmen. Ja? Persönlichen Anteil, meine ich. Erhalten Sie das für bedenklich? Sie sind lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass Objektivität einen gewissen Abstand erfordert. Ja. Bei unserer Arbeit sollte man sich privater Gefühle tunlichst enthalten, Frau Heidorn. Ist das jetzt ein Befehl, Chef? Ein väterlicher Rat, sagen wir es so. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich das Tonband laufen lasse, Frau Schrimp? Ist mir egal. Ich frage mich bloß, was das bringen soll. Ist doch schon alles gesagt. Wir waren schon mal in diesem Café. Erinnerst du dich? Wir haben da drüben am Fenster gesessen. Du kamst gerade vom Friseur, hattest dir das Haar blond färben lassen. Oder rot? Blond. Aber bevor du noch weitere Erinnerungen aufwärmst, was willst du von mir? Ich kann mir denken, dass es dir, dass du dich ziemlich einschränken musst. Wir müssen auf einiges verzichten, was früher selbstverständlich war. Aber das heißt nicht, dass wir am Hungertuch nagen. Wenn du Geld brauchst. Wolltest du dich deswegen mit mir treffen? Um mir Geld anzubieten? Ja. Auch. Woher hast du plötzlich Geld? Jemand will meine Geschichte vermarkten, dafür zahlt er mir was. Welche Geschichte? In der Zeitung steht, du weißt von nichts. Er hält es für eine Art Schutzbehauptung. Ah ja? Jedenfalls hast du es geschafft, dich interessant zu machen. Wahrscheinlich wirst du demnächst als Mann ohne Gedächtnis in Talkshows auftreten. Aber damit das klar ist, ich will kein Geld von dir. Du könntest Martina etwas davon kaufen, Kleidung oder Spielzeug. Sie braucht ja nicht zu wissen, dass es von mir ist. Sonst noch was? Ist dir eigentlich schon mal der Gedanke gekommen, dass ich die Wahrheit sagen könnte? Auch wenn sie noch so unwahrscheinlich klingt? Interessiert mich nicht. Für mich sind die anderthalb Jahre nicht im Nu vergangen. Ich habe jeden einzelnen Tag in den Knochen gespürt. Manchmal habe ich mir gewünscht, dass es ein Albtraum ist, aus dem man einfach aufwacht und er ist vorbei. Wann habe ich mich dann damit abgefunden? Von da an fiel es mir etwas leichter. Es gab sogar Augenblicke, wo ich stolz war, dass ich es allein geschafft habe. Und dann bist du plötzlich wieder da. Du hättest es lieber gesehen, wenn ich ein für alle Mal aus deinem Leben verschwunden wäre. Ich hatte dich abgeschrieben, verstehst du? Du hattest aufgehört, für mich zu existieren. Vielleicht hätte ich dir eines Tages sogar verziehen. Aber dass du wieder da bist. Etwas Schlimmeres hättest du mir nicht antun können. Warum bist du nicht geblieben, wo du warst? Warum tischst du den Leuten nicht wenigstens eine halbwegs vernünftige Geschichte auf? Eine Geschichte, mit der wir leben können, Martina und ich. Fällt dir wirklich nichts Besseres ein als diese idiotische 10-Minuten-Story? Nicht so laut, bitte. Wieso? Die Leute haben dich doch längst erkannt. Guck mal, da sitzt der Mann ohne Gedächtnis. Du wirst langsam populär. Bald wird man dich um Autogramme bitten. Du meinst, ich will mir eine Geschichte zusammenlügen? Wenn die Ware nichts hergibt, warum nicht? Du kennst mich wahrscheinlich besser als jeder andere. Kannst du mir einen einzigen Grund nennen, weshalb ich euch verlassen könnte? Komm her auf. Das Thema ist für mich abgehakt. Aber tu mir den Gefallen und denk dir eine Geschichte aus, bei der ich nicht allzu schlecht abschneide. Im Betrieb fangen die Kolleginnen schon an, sich über mich lustig zu machen. Seitdem der Artikel erschienen ist, kann ich ja nicht mehr gut behaupten, dass du tot bist. Dasselbe habe ich übrigens Martina erzählt. Kann ich Martina sehen? Nein. Du könntest dir sagen, dass ich ein Verwandter bin. Es war wegen einer Frau. Stimmt's? Wie kommst du darauf? Das sagen alle. Wenn ein Mann Knall auf Fall verschwindet, kann man darauf wetten, dass er eine andere hat. Warum gibt's das nicht so? Oder glaubst du, ich überlebe das nicht? Keine Bange, du. Nach allem, was ich durchgemacht habe, kratzt mich das auch nicht mehr. Also, raus damit. Bist du bei einer anderen gewesen? Ja. Endlich mal eine klare Antwort. Den Rest werde ich wohl in der Zeitung lesen. Ist das wahr? Zumindest ist es wahrscheinlich. Wie du siehst, hat sie es mir ohne weiteres abgenommen. Weil es genau das ist, was sie vermutet hat. Mag sein, aber das Gleiche vermuten andere auch. Ich habe anderthalb Jahre mit einer anderen Frau zusammengelebt. Was hältst du von der Geschichte? Nichts. Es sei denn, du gibst mir einen Anhaltspunkt, irgendeinen konkreten Beleg dafür, dass sie wahr ist. Sperber will eine Geschichte, meine Frau will eine Geschichte, alle wollen eine Geschichte von mir. Na schön, eine Geschichte, die mir jeder glaubt. Also nehmen wir sie doch. Ich kann mir vorstellen, wie dir zumute ist. Du hast gehofft, bei ihr Verständnis zu finden, nicht wahr? Und stattdessen bekommst du ihren Hass zu spüren. Ich hätte dich warnen können. Aber das wollte ich nicht. Weshalb? Was hast du dir davon versprochen? Ein Anstoß vielleicht. Ein Impuls, der etwas in dir in Bewegung setzt. Irgendwie fühle ich mich schuldig. Ohne zu wissen, warum. Aber machen Sie es kurz, ich erwarte zwei Herren vom Fernsehen. Insgesamt haben wir etwa 60 Zuschriften und Anrufe bekommen. Davon erschienen mir 5 einer eingehenden Prüfung wert, 2 entpuppten sich als journalistische Trittbrettfahrer und mit den restlichen 3 habe ich mich näher befasst. Möchten Sie die Interviews hören? Ein andermal, Frau Heider, und fassen Sie das Wesentliche bitte kurz zusammen. Also, da wäre erstens der Boss einer Sekte, die ihre Mitglieder auf den unmittelbar bevorstehenden Weltuntergang vorbereitet, indem sie der sogenannten inneren Reinigung unterzieht. Die Prozedur ist eine Mischung aus Meditation und Psychoterror und dient dazu, die vollkommene Leere herbeizuführen. Der Guru behauptet, Schrimp sei der Sekte schon vor 12 Jahren beigetreten. Und von da an verwickelte er sich immer mehr in Widersprüche, bis er schließlich zugab, Schrimp nicht in dieser Welt begegnet zu sein. Da würde ich trotzdem nochmal nachbohren. Stories über obskure Sekten stehen zurzeit hoch im Kurs. Na gut. Die zweite war eine reife Schönheit aus der Gegend von Osnabrück. Sie erzählte sehr anschaulich von Liebesnächten, bei denen Herr Schrimp sich ihren Schilderungen zufolge durch Ausdauer und Einfallsreichtum hervortat. Ja, alles in allem gab sie eine erstaunlich präzise Beschreibung von Herrn Schrimp. Mit einer Ausnahme. Sie will auf seinem rechten Oberschenkel ein handtellergroßes Muttermal bemerkt haben. Und? Ja, da ist keins. was Sie, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, aus eigener Anschauung bezeugen können. Richtig. So, und bei der dritten Person handelt es sich ebenfalls um eine Frau, eine alte Dame namens Kallenbach. Sie machte auf mich den Eindruck, als ob sie geistig nicht immer präsent war. Mitunter redete sie wirres Zeug. Aber, Herr Sperber, hören Sie mir bitte jetzt genau zu. Sie wohnte in derselben Straße, durch die Schrimp von der Kneipe nach Hause ging. Und zwar genau dort, wo ihn das Gefühl überkam, dass ihn damals etwas aufgehalten hatte. Und jetzt wohnt sie nicht mehr in dem Haus? Sie ist vor einem Vierteljahr in ein Seniorenheim gezogen. Ja, und weiter? Ihre Konzentrationsfähigkeit ließ während unseres Gesprächs merklich nach. Schließlich verwechselte sie mich mit ihrer Tochter. Wir werden sie in den nächsten Tagen noch einmal aufsuchen. Vielleicht ist sie dann besser drauf. Was sagt Herr Schrimp dazu? Er behauptet, sie nicht zu kennen. Aber als er sie sah, da ging etwas in seinem Gesicht vor. Das lässt sich schwer beschreiben. Ach. Etwas zwischen Erschrecken und Verwunderung. Ist das alles? Bis jetzt, ja. Ein bisschen mager, wie? Ja, immerhin sind wir auf eine Spur gestoßen. Also für mich steht fest, dass Herr Schrimp der alten Dame nicht zum ersten Mal begegnet ist. Außerdem kann es kein Zufall sein, dass sich meine Markierung unmittelbar vor ihrer Haustür befindet. Wer wohnt jetzt in dem Haus? Niemand. Frau Kallenbach kann sich nicht entschließen, es zu verkaufen. Sie sagt, es sei voller Dinge, von denen sie sich nicht trennen will. Ich habe ehrlich gesagt keine große Hoffnung, dass uns das weiterbringt, Frau Heidorn. Eine alte Dame mit angeknackster Geistesverfassung. Wie können wir von ihr stichhaltige Aussagen erwarten? Ich fürchte, der Artikel war ein Schlag ins Wasser. Ich werde trotzdem die Spur weiterverfolgen, Chef. Wie Sie wollen. Ich frage mich allerdings, wie lange Schlimm das Spiel noch treiben will. Seine Sturheit geht mir allmählich auf die Nerven. Wenn er nicht bald mit einer Geschichte rausrückt, sehe ich mich gezwungen, ihm ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Und das heißt? Als ich gestern Ihren Bericht las, fiel mir auf, dass Sie einer Tatsache kaum Beachtung geschenkt haben. Der Tatsache nämlich, dass Schrimp ein hervorragender Schütze ist. Ich habe Sie erwähnt, genügt das nicht? Wenn ich etwas von Pappkameraden und Zielfernrohr lese, assoziiere ich unweigerlich Scharfschütze. Scharfschütze! Das Wort hat Dynamik, nicht wahr? Es lässt aufhorchen, nicht wahr? So fangen Stories an, Frau Heidorn. Jedenfalls haben wir damit ein Raster. Und jetzt sehen wir mal, wie die Fakten da hineinpassen. Darf ich Sie daran erinnern, dass wir strikte Arbeitsteilung vereinbart haben? Für die Story sind Sie zuständig. Dabei soll's auch bleiben, Teuerste. Aber ich möchte nicht, dass Sie weiterhin aufs Geratewohl recherchieren. Ihre Zielvorgabe heißt ab sofort Scharfschütze, okay? Die Herren vom Fernsehen sind da, Chef. Ich lasse bitten. Nehmen Sie noch ein Biskuit, bitte. Nehmen Sie, es sind reichlich da. Sagte ich schon, dass Sie meiner Tochter Elfie ähnlich sehen, junge ja, Frau? Ja. Leider ist sie im Urwald verschollen, die Ärmste. Das letzte Lebenszeichen von ihr kam aus Hyderabad. Ein kurzer Brief in nahezu unleserlicher Schrift. Ich habe Tage gebraucht, ihn zu entziffern. Seitdem ist sie im Urwald verschollen. Schön, dich wiederzusehen, Nimrod. Du solltest keinen Bart tragen. Er kleidet dich nicht. Nimm ein Biskuit, Nimrod. Oder nimm gleich zwei. Ich weiß, du isst sie gern. Danke. Wie nennen Sie ihn? Nimrod? Mein Haus war eine Welt für sich. Wer mein Haus betrat, legte seinen Namen ab und bekam von mir einen anderen. Man sagte mir, dass ihr ein Jäger seid, deshalb taufte ich ihn Nimrod. Wer sagte Ihnen das, Frau Kallenbach? Du brauchst nicht aus dem Fenster zu gucken, Nimrod. Da draußen gibt es keinen Dschungel mit seltsamen Wesen, nur Katzen und Vögel. Er hatte es eilig. Ich sagte ihm, er versäume nichts, wenn er langsamer ginge. Was man so sagt, wenn man ein Gespräch anknüpfen möchte. Mir scheint, dass er unglücklich war. Bitte, wer sagte Ihnen, dass er ein Jäger ist? Möchten Sie ein Bild von meiner Tochter sehen? Sie werden überrascht sein, wie ähnlich Sie ihr sind. Da, schauen Sie, wie aus dem Gesicht geschnitten, nicht wahr? Wo ist das Foto aufgenommen worden? Im Garten hinter meinem Haus. Sieht aus wie ein Dschungel. Es ist ein Dschungel, junge Frau. Man kann sich in ihm verlaufen. Sie haben ihn also angesprochen, als er an Ihrem Haus vorbeiging. Erzähl's ihr, Nimrod. Können Sie sich erinnern, wie spät es war? 3:15. Sind Sie sicher? Ich hatte alle Uhren im Haus auf 3:15 gestellt, schon vor 20 oder 30 Jahren. Ich liebe den Nachmittag, wissen Sie? Demnach könnte es auch kurz vor 7:30 gewesen sein. Aber nein, ich sagte doch, es war 3:15. Baten Sie ihn, in Ihr Haus zu kommen? Ich lockte ihn. Ich war die Hexe, die ein verirrtes Kind in ihr Knusperhäuschen lockt. Ich sagte, komm, komm, komm herein. Ich habe Biskuits gebacken, sie sind noch ganz warm. Sie heißen nicht zufällig auch Elfie? Nein, ich heiße Bettina Heidorn. Und dies ist... Wissen Sie eigentlich, wie er wirklich heißt? Er hat sich nicht vorgestellt. Ich habe allerdings auch nicht darauf bestanden, weil er ja ohnehin einen anderen Namen bekam. Er ging also mit Ihnen in Ihr Haus. Warum so schweigsam, Nimrod? Bist du auf der Pirsch? Wenn er auf Jagd ging, sprach er kein Wort. Er konnte durch den Dschungel kriechen, ohne dass ein Zweiglein knackte. Er war die leibhaftige Stille. Kaum, dass er seinen alten Namen abgelegt hatte, sah er nicht mehr so unglücklich aus. Wie hießest du vorher, Nimrod? Schrimp. Ein schrecklicher Name. Schrimp, Schrimp, Schrimp. Wie ordinär. Er passt so wenig zu dir wie der Bart. Ich möchte, dass du ihn abnimmst, Nimrod. Mit dem Bart könnte man dich für Mr. Beers halten. Wer ist Mr. Beers? Fragen Sie Nimrod. Sagt dir der Name was? Warte mal. Mr. Ambrose Beers. Ich glaube, es gab einen Schriftsteller, der so hieß. Mr. Beers war ein Mann von, gelinde gesagt, bizarren Umgangsformen. Ich will damit sagen, dass er sich nicht immer so benahm, wie man es von einem Gentleman erwarten sollte. Darf ich Sie Elfie nennen? Ich habe nichts dagegen. Hat Mr. Beers Ihnen gesagt, dass Herr Schrimp ein Jäger ist? Es kann auch der Schweizer gewesen sein, ein gewisser Herr Keller. Von ihm kann ich nur Gutes erzählen. Ein ruhiger Mann und sehr, sehr honnett. Verstehe ich Sie also richtig, dass Mr. Beers und Herr Keller bereits in Ihrem Haus waren, bevor Herr Schrimp zu Ihnen Nimrod, kam? Nimrod, er heißt Nimrod. Elfie, merkt ihr das bitte? Ach, Nimrod, Nimrod. Tja, die beiden Herren hielten sich schon eine Weile bei mir auf. Etwas später gesellte sich dann noch Mr. Darwin zu Ihnen. Charles Darwin? Oh, du kennst ihn? Nur dem Namen nach. Das Bemerkenswerteste an Mr. Darwin waren seine Augen, oder vielmehr sein Blick. Er hatte einen durchdringenden Blick. Wenn er mich ansah, war mir, als träfe mich ein Blitz. Seltsamerweise erwähnst du in deinem Brief mit keinem Wort, was dich nach Hyderabad geführt hat, Elfie. Warum diese Geheimniskrämerei? Ich denke, wir sollten das Gespräch für heute beenden. Es strengt Sie an, nicht wahr? Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich bin froh, mit dir reden zu können. Du hast mir viel zu erzählen, nehme ich an. Nur noch eine Frage. Was hatten die drei Herren in Ihrem Haus zu suchen? Sie waren meine Gäste. Ich stamme noch aus einer Zeit, als man seine Gäste nicht mit Fragen zu belästigen pflegte. Aber was taten Sie dort? Sie müssen sich doch mit irgendetwas beschäftigt haben. Sie schlugen die Zeit tot. Sie schlugen die Zeit tot? Ja, so drückte es Herr Keller aus. Was schaust du mich so verwundert an, Elfie? Ist dir der Ausdruck die Zeit totschlagen nicht geläufig? Bleib vom Fenster weg. Jemand könnte dich sehen. Kommt dir irgendwas bekannt vor? Ich bin mir nicht sicher. Was soll das heißen, du bist dir nicht sicher? Vielleicht der Geruch. Es riecht nach ihren Biskuits, findest du nicht? Ich riech nichts. Außerdem ist es mindestens ein Vierteljahr her, dass hier zum letzten Mal gebacken wurde. Sieh dich um. Schau dir bitte alles genau an. Können wir nicht die Vorhänge zuziehen und Licht machen? Nein, das würde auffallen. Wo geht's denn zur Küche? Keine Ahnung. Was glaubst du? Da lang, würde ich sagen. Ja, stimmt. Hier ist die Küche. Komm mal bitte. Na? Erkennst du sie wieder? Nein. Vermutlich hast du hier das Kochen gelernt. Wenn du meinst. Du könntest dich wenigstens hin und wieder zu einem möglich durchringen. Also gut, möglich. Manchmal habe ich das Gefühl, du blockst bewusst ab. Doch warum sollte ich? Ja, wenn ich das wüsste, wären wir ein gutes Stück weiter. Was hältst du eigentlich von Frau Kallenbach, Nimrod? Bitte nicht. Was? Ich mag es nicht, wenn du mich so nennst. Was stört dich dran? Sie hat doch auch Nimrod zu dir gesagt. Das ist was anderes. Wieso? Worin liegt der Unterschied, ob ich es sage oder ob sie es sagt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich von dir nicht so genannt werden möchte. Was ging dir durch den Kopf, als wir das erste Mal zu ihr kamen? Die Frage kann ich leider nicht mit möglich beantworten. Ich bin überzeugt, dass du sie schon mal gesehen hast. Möglich? Nein, im Ernst. Du musst in dem Augenblick irgendwas empfunden haben. Möglich. Verdammt nochmal, ich will dir helfen! Kapierst du das nicht? Wenn du nicht selber mit deiner Geschichte rausrückst, kriegst du eine von Sperber aufs Auge gedrückt. Komm, wir gehen weiter. Siehst du den Schalter? Ja. Warte. So. Jetzt kannst du Licht machen. Ja, sag was. Was denn? Egal, was dir gerade einfällt. Man würde mehr als ein Leben brauchen, um all diese Bücher zu lesen. Na, weiter. Mit Keller hat sie Gottfried Keller gemeint. Sie hat ihre Gäste nach Schriftstellern benannt, deren Bücher hier in der Bibliothek sind. Ja, weiter. Die Bücher sind alphabetisch nach dem Namen der Verfasser geordnet. Man müsste unter D nachschauen. Tu's. Cooper, Corneille, Costa, Dante, Defoe. Wo Darwin stehen müsste, ist eine Lücke. Jetzt weißt du, woher du das Buch hast. Aus Frau Kallenbachs Bibliothek. Du bist in diesem Haus gewesen. Was ist das? Die Türglocke. Mach schnell das Licht aus. Schnell. Komm, wir sehen nach, wer das ist. Geh nicht zu nah ans Fenster. Da ist niemand. Doch. Da im Auto, siehst du? Ja. Kennst du ihn? Ich glaube. Was glaubst du? Was? Bierce. Ich glaube, das war Mr. Bierce. Das hier ist die Bibliothek. Und durch diese Tür kommt man auf die Veranda hinaus. Dahinter liegt ein völlig verwilderter Garten. Gute Arbeit, Frau Heidorn. Sie waren ja zunächst nicht sehr begeistert von der Idee, aber dabei ist doch ganz schön was herausgekommen, oder? Jedenfalls wissen wir jetzt, wo Herr Schrimp sich aufgehalten hat. Sagen wir, wo er sich eine Zeit lang aufgehalten hat. Weshalb sollte er nicht die anderthalb Jahre dort verbracht haben? Weil mir das nichts bringt. Weil meine Story einen Ortswechsel erfordert, Teuerste. Welche Story, Herr Sperber? Nun, ich war inzwischen auch nicht untätig, meine Liebe. Ich habe hier eine Zusammenstellung aller unaufgeklärten Attentate, die zwischen April 1993 und Oktober 1994 auf prominente Persönlichkeiten verübt wurden. Nach gründlicher Sichtung habe ich mich für den Fall Söderström entschieden. Wenn man die Sache richtig anpackt, wird das ein absoluter Knüller, ein Medienereignis allerersten Ranges. Söderström, Leif Söderström, Frau Heidorn, sagt Ihnen nichts wie? Nein. Im März 1994 wurde der schwedische Industrielle Söderström, übrigens ein enger Freund des gleichfalls ermordeten Ministerpräsidenten Olof Palme, wurde also besagter Söderström in seinem Swimmingpool erschossen. Die Polizei stellte fest, dass der Schuss vom Dachboden eines Nachbarhauses abgefeuert wurde. Die Kugel traf ihn genau zwischen den Augen. Bei einer Entfernung von ca. 180 Metern, eine Meisterleistung, nicht wahr? Meine These lautet nun, dass Schrimp ihn erschossen hat. Was sagen Sie dazu? Genial, Chef, genial. Herr Söderström ist erschossen worden und Herr Schrimp ist ein guter Schütze. Also hat Herr Schrimp Herrn Söderström erschossen. Eine geradezu umwerfend logische Schlussfolgerung. Bitte nicht ironisch werden, das mag ich nicht. Bislang ist es nur eine These, Frau Heidorn. Wir haben einen unaufgeklärten Mord und einen Scharfschützen. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Story, die beides unter einen Hut bringt. Dazu hätte ich einige Fragen. Ich höre. Was für ein Motiv könnte Herr Schrimp gehabt haben, Herrn Söderström umzulegen? Er hatte einen Auftrag. Von wem? Von einem, der im Hintergrund bleiben wollte. Er traf zwar die nötigen Vorbereitungen, überließ die Tat, aber einem anderen. Einem Killer. Killer klingt mir zu sehr nach Profi. Ein Amateur, der sein Handwerk versteht, leistet dasselbe, wenn man ihn entsprechend präpariert. Was heißt das? Schrimp ist nicht der Typ, der ohne weiteres einen Mord begeht. Man hat ihn also bearbeitet, eingeschüchtert, unter Druck gesetzt. Wer ist Mann? Die drei Herren, die sich im Haus der alten Dame aufhielten. Wie hießen die noch gleich? Keller, Bierce und Darwin. Richtig. Das sind natürlich Decknamen, was schon daran zu erkennen ist, dass es sich in allen drei Fällen um die Namen toter Schriftsteller handelt. Schrimp selbst hingegen erhielt einen Namen, der auf seinen Auftrag hindeutet. Den des biblischen Jägers Nimrod. Merken Sie, wie unsere Geschichte allmählich Konturen bekommt? Das ist Ihre Geschichte, Chef. Und damit wäre meine Mitarbeit dann wohl beendet, oder? Keineswegs, Frau Heidorn. Ich erwarte von Ihnen eine Reihe brauchbarer Fakten. Zum Beispiel möchte ich mehr über das Trio Keller, Beers und Darwin wissen. Wer sind Sie wirklich? Womit haben Sie Schrimp unter Druck gesetzt? Welche Rolle spielt die alte Dame? Steckt sie mit den dreien unter einer Decke oder hat sie nur den Lockvogel gemacht? Frau Kallenbach ist vorgestern verstorben. Ach, so plötzlich? Ja, so plötzlich. An einer Embolie, sagt die Schwester. Naja, in dem Alter. Aber wie dem auch sei, es gibt noch eine Menge für Sie zu tun, Frau Heidorn. Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie Schrimp einen Mord in die Schuhe schieben und ich soll Ihnen dafür die Fakten liefern. Schrimp, du liebe Güte, wer ist Schrimp? Ein Nobody, Teuerste. Meine Story handelt von dem Mordanschlag auf Söderström. Ich brauche einen, der ihn abgeknallt hat. Und dafür kommt mir Schrimp wie gerufen. Egal, ob er es getan hat oder nicht. Einer muss es getan haben, nicht wahr? Und solange Schrimp mir nicht eine Geschichte liefert, die besser ist als meine, gehe ich davon aus, dass er Söderström ermordet hat. Herr Sperber, mit dieser Geschichte will ich nichts zu tun haben. Ich steige aus. Aber... Sie wollen sich doch nicht Ihre Karriere vermasseln, oder? Wer bei mir rausfliegt, ist in der ganzen Branche unten durch, das wissen Sie doch. Also machen Sie keine Dummheiten, Bettina. Ach ja, falls etwas sein sollte, hier ist die Telefonnummer meines Stockholmer Hotels. Ich will mich da mal ein bisschen umtun. Die Frage, ob Sie Lust haben, mitzukommen, kann ich mir wohl schenken, ne? Ich möchte Herrn Schrimp jetzt nicht alleine lassen. Habe ich mir gedacht. Ja. Wissen Sie, wie spät es ist, Herr Sperber? Ja, schon gut. Was gibt's denn? Oh, alle Achtung. Und wie viel haben Sie dafür gezahlt? Nein, wieso? Es ist Ihr Geld, Chef. Ja, tschüss. Wie schläfst du? Was ist? Sperber will dir einen Mord anhängen. Ach ja? Sagt dir der Name Söderström etwas? Leif Söderström? Nein. Aber ich nehme an, dass es der ist, den ich umgebracht haben soll. An deiner Stelle würde ich die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sperber hat zwei schriftliche Zeugenaussagen, nach denen du in der Nähe des Hauses gesehen worden bist, von dem aus auf Söderström geschossen wurde. Dann ist ja alles klar. Wieso? Was soll das heißen? Zwei Zeugenaussagen gegen eine Gedächtnislücke. Sperber hat die Zeugen gekauft. Es handelt sich um Falschaussagen, verstehst du? Aber es ändert nichts daran, dass du verdammt schlechte Karten hast, wenn er die Story in die Medien bringt. Auch wenn sie erlogen ist? Das soll ihm erst mal einer nachweisen. Bis dahin wirst du weltweit als Killer verbraten. Was kann ich dagegen tun? Nichts. Außer du tischst eine Geschichte auf, die seine widerlegt. Ich habe keine Geschichte. Dann erfinde eine. Wie macht man das? Man fängt einfach irgendwo an. Man spricht aus, was einem durch den Kopf geht. Man überlässt sich seiner Fantasie. Fang da an, wo du in ihr Haus kamst. Sie machte die Tür hinter uns zu und sagte, von jetzt an heißt du Nimrod. Wusstest du, wer Nimrod war? Ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Steht in der Bibel, glaube ich. Weiter. Die alte Dame sagte, sie freue sich, dass ich endlich da sei. Die Herren erwarten dich voller Ungeduld, Nimrod. Sie bietet mir Biskuits an und indischen Tee. Nimm von den braunen, die habe ich gerade gebacken, sie sind noch warm. Sie erzählt von ihrer Tochter. Sie zeigt mir den Brief, den sie von ihr aus Hyderabad erhalten hat. Auf den Briefmarken sind Tiger und Elefanten abgebildet. Ich frage sie, ob sie die Briefmarken entbehren kann. Sie geht in die Küche, um die Briefmarken vom Kuvert abzulösen. Währenddessen kommt ein untersetzter Herr aus dem Nebenzimmer. Er stellt sich als Mr. Beers vor. Ambrose Gwinnett Beers. Wie geht's, alter Junge? Er schlägt mir auf die Schulter und macht sich über die Biskuits her. Die Dinger schmecken verdammt gut. Ich könnte mich dumm und dämlich daran essen. Die alte Dame ist sehr ungehalten, weil Mr. Beers Unmengen von ihren Biskuits verschlingt. Ihr Benehmen ist selbst für einen Amerikaner reichlich ungeschliffen, Mr. Beers. Sie bittet mich, ihr zu folgen. In der Bibliothek stellt sie mich zwei Herren vor. Das ist Ihr Jäger, meine Herren. Die beiden wechseln einen Blick, bevor sie mich begrüßen. Keller. Darwin. Mr. Darwins Hand zittert ein wenig. Er ist nervös. Du hättest uns keinen Tag länger warten lassen dürfen, Nimrod. Mr. Darwin war sehr in Sorge, ob es mir gelingen würde, dich ins Haus zu locken. Wir gehen am besten gleich medias in res. Herr Keller, Mr. Beers und ich möchten dich um einen Gefallen bitten, Nimrod. Es handelt sich darum, ein, wie soll ich sagen... Tier. Das Wort möchte ich in diesem Zusammenhang unter keinen Umständen verwendet wissen, Mr. Beers. Wild. Besagt in etwa das Gleiche. Wesen. Ja. Wesen. Wesen trifft es genau. Danke, Herr Keller. Es handelt sich also darum, ein Wesen zu liquidieren, dessen Existenz uns äußerst fragwürdig erscheint. Das Problem ist nur, dass es zweifelsfrei vorhanden ist. Mit anderen Worten, es erhebt durch sein augenfälliges Vorhandensein den Anspruch, mit uns in einer Welt zu leben. Und da bekanntlich nicht sein kann, was nicht sein darf, sehen wir uns gezwungen, es auszumerzen. Kurz und gut, du sollst es umlegen, alter Junge. Mr. Beers reicht mir eine Flinte und eine Zigarrenkiste voller Patronen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du beim ersten Schuss nicht ins Schwarze triffst. Die alte Dame führt mich in ihr Schlafzimmer. Auf dem Bett liegen ein khakifarbener Anzug und ein Truppenhelm. Sieh das an, Nimrod. Oft scheitert ein Vorhaben nur daran, dass man unpassend gekleidet ist. Wir treten auf die Veranda hinaus. Es fängt an, dunkel zu werden. Der Garten ist ein Gespinst grünlicher Schatten. Fäulnisgeruch weht mir entgegen. Eine dumpfe Wärme. Im Dickicht raschelt es. Tieraugen reflektieren das Licht der Taschenlampe. Eine Hand legt sich auf meine Schulter. Zuweilen tritt es in der Dämmerung aus. Aber es ist sehr scheu, Nimrod. Wahrscheinlich musst du es im Dschungel aufspüren. Ziel aufs Schulterblatt, alter Junge, dann triffst du ins Herz. Sprechen Sie bitte leiser, Mr. Beers. Bislang ist nicht erwiesen, ob das Wesen ein Herz besitzt. Meines Wissens ist noch nie eines erledigt worden. Du wirst der Erste sein, der ein Einhorn zur Strecke bringt. Es ist 3:15, meine Herren, Zeit fürs Abendessen. Nimrod hat einen köstlichen Coq au vin zubereitet. Hast du es erlegt? Ja, aber erst Monate später. Wo war das? Auf einer Lichtung, mitten im Dschungel. Es badete in einem Tümpel. Es hielt auf das Schulterblatt, wie Mr. Beers mir geraten hatte. Aber dann muss es mich gewittert haben. Im selben Augenblick, als ich abdrückte, warf es den Kopf herum. Ich traf es eine Handbreit unter dem Hornansatz. Mitten zwischen die Augen? Ja. Es brach in die Knie, fiel auf die Seite. Und war tot? Ja. Ja? Wer sind Sie? Ja. Ja, ich habe verstanden. Was passierte, als du zurückkamst? Zurück von wo? Aus dem Dschungel. Die drei Herren waren nicht mehr da. Die alte Dame sagte zu mir, sie seien sehr zufrieden mit mir. Ich könnte mich wieder umziehen. Zum Abschied schenkte sie mir ein Buch. Sie sagte, es enthalte eine plausible Erklärung, weshalb das Einhorn eliminiert werden musste. Warum hast du mir das nicht schon früher erzählt? Du wolltest, dass ich eine Geschichte erfinde. Da hast du eine. Diese Geschichte hast du nicht erfunden. Sie ist die chiffrierte Fassung einer wahren Geschichte. Das Einhorn, das du erschossen hast, war Söderström. Verstehst du? Sie haben dich als Werkzeug benutzt, um Söderström aus dem Weg zu räumen. Ohne, dass ich etwas davon weiß? Wahrscheinlich haben sie dich einer Gehirnwäsche unterzogen, die Erinnerung ausgelöscht und sie durch eine andere Geschichte ersetzt, die dich zum Spinner abstempelt. Wenn du sie erzählst, du musst verschwinden, sagt er. Sie geben dir die Chance dazu. Wenn du morgen noch hier bist, sorgen sie dafür, dass du verschwindest. Und zwar endgültig. Wer sagt das? Vermutlich war es einer deiner Auftraggeber. Er sagt, in Frau Kallenbachs Haus ist jemand, der dir weiterhelfen kann. Wir sollen uns dorthin begeben. Jetzt gleich. In der Bibliothek ist Licht. Bleib hier. Ich gehe allein. Warum? Wenn die Luft rein ist, dann rufe ich dich. Habe ich sie erschreckt? Was willst du? Hier ist nichts zu holen. Ich habe mindestens 1000 Bücher durchgesehen. Nichts. Früher hat sie ihr Geld immer in den Büchern versteckt. Ob sie alles mit ins Heim genommen hat, die alte Hexe? Was ist? Was glotzt du mich so an? Ihre Mutter meinte, dass wir uns sehr ähnlich sehen. Finden Sie das auch, Elfie? Man muss so lange suchen, bis jemand findet, der so einem Wrack wie mir ähnlich sieht. Weißt du, wo sie den Zaster versteckt hat? Nein. Ich würde sonst sagen, wir machen halbe-halbe. Da wäre ich nicht ganz für umsonst um die halbe Welt getrennt. Woher kommen Sie, Elfie? Von irgendwo, ganz weit weg. Indien? Warum fragst du, wenn du es weißt? Ihre Mutter sagte, sie seien im Urwald verschollen. Gott, wie romantisch. Obwohl, damit liegt sie gar nicht mal so falsch. Aber jetzt bin ich aus dem Urwald aufgetaucht und jetzt brauche ich Kohle, klar? Ich könnte Ihnen Geld verschaffen. Wie viel? So viel Sie brauchen. Du bist nicht der Typ, der einem Geld gibt, ohne was dafür zu verlangen. Stimmt. Kommst du mal? Das ist Herr Schrimp. Herr Schrimp muss für eine Weile untertauchen, verstehen Sie? Sie werden morgen mit ihm nach Indien fliegen. Kein Problem. Ist das alles? Herr Schrimp ist übrigens ein guter alter Bekannter von Ihnen. Was du nicht sagst. Sie kennen ihn seit 1,5 Jahren. Seit April 1993, um genau zu sein. Sie haben in Hyderabad mit ihm zusammengelebt. Erinnern Sie sich? Müsste ich? Immerhin war er Ihr Geliebter. Kann schon sein. Na, das genügt mir nicht, Elfie. Wie heißt der? Schrimp. Ja, allmählich dämmert's mir. Also es war so. Ja, Augenblick. So. Und jetzt erzählen Sie. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.